Das ist schon eine Rohheit, einen Nachtwächter mitten in der Nacht aufzuwecken. Guten Abend, Svoboda. Abend ist gut. Ja, wie spät ist denn? Halber drei. Halber drei, halb zwei, halb eins, halb zwölf, halb elf, halb zehn, halb neun. Sechs Stunden. Ich hätte geglaubt, Svoboda, gestern ist länger her. Schauen Sie mir nicht so an. Ich bin normal. Svoboda, können Sie mal ein bisschen Licht auf der Bühne machen? Nur weil Sie sind, Herr Winter. Danke, Svoboda. Was hat der Chef gesagt? Meine Damen und Herren, wir bedauern wegen plötzlicher Unpässlichkeit. Zum Glück ist kein Arzt unten gesessen, sonst hätte sie den noch wichtig gemacht und wir hätten sagen müssen, wir wissen nicht einmal, wo Sie sind. Sagen Sie, Svoboda, wieso waren eigentlich Sie schon da? Ihr Dienst fängt doch erst immer nach der Vorstellung an. Ich bin wegen Ihnen gekommen. Ja. Humor mit Herz, was? Ohne Mannschau mit Karl Anton Winter, Herr Winter. Ohne Mannschau, ja. Wie ich das gelesen habe, dass Sie einen Abend geben, sehe ich ganz allein. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, Lynchis, sage ich, den Abend schaue ich mir an. Da steht es wenigstens dafür, sich hinten hinzustellen, aber nicht wie bei den neuen Stickeln, wo sich kein Mensch auskennt. Da gehe ich lieber tarogieren. Und wirklich, kaum stehen Sie hier draußen, wird euch schon gelacht. Ja, ja. Der gute, alte, dumme Hotelportier. Aber mittendrin haben sie aufgehört, dann sind sie an mir vorbei und zur Tür hinaus. Ja. Ja. Waren die Leute böse, haben sie geschimpft? Aber Herr Winter, wieso denn auf was? Denn ich hab doch gerade gesagt, wir haben gesagt, wegen plötzlicher Unpässlichkeit. Sie waren doch unpässlich. Nein. Ich meine, es war ihnen schlecht. Nein. Ihnen war nicht schlecht? Nein, so oder? Mir war gut. Und Sie sind trotzdem davon? Mir nichts, dir nichts aus der Vorstellung? Ja, ich weiß. Hochverrat, was? Flucht? Ja, aber Sie müssen doch einen Grund gehabt haben. Ein Gesicht. Ein Gesicht? Ja, ein Gesicht, Svoboda, dort, in der dritten Reihe. Herr Winter, da ist niemand. Niemand mehr. Gehen schlafen, Svoboda. Schlafen? Ich hab doch Nachtdienst. Entschuldigen Sie, gehen Sie weiter Ihren Nachtdienst versehen. Und Sie? Ich bleib da. Auf der Bühne? Ja. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja. Wenn Sie das vor sechs Stunden gesagt hätten, ich meine... Ja, ich weiß. Sie haben recht, Svoboda, aber es gibt Augenblicke, die glaubt man erst, wenn sie vorbei sind. Vor sechs Stunden, wie ich ihn gesehen habe. Wen? Ihn, den Mann, der jetzt in seinem Bett liegt und schnarcht. Er hat auch geschnarcht, Svoboda. Wer? Er, der ihm so ähnlich geschaut hat. Kommens. Obwohl es nicht war, nicht gewesen sein konnte. Wer schaut heute noch so aus wie vor 20 Jahren? Herr Winter, entschuldigen Sie. Ja, ich weiß alles, Svoboda. Ich müsste Ihnen jetzt alles erklären. Mir? Nix, Herr Winter, bei den Leuten von gestern Abend, dem Publikum. Ich meine heute, Ihnen hätten Sie es erklären müssen. Dass das Gesicht kein Gesicht war? Was denn? Ein Totenkopf? Kommens, legen Sie ihn dann nieder. Svoboda, glauben Sie, ich erkenne es nicht? Was? Das Skelett im Kasten? Haben Sie ein Skelett im Kasten? Gute Nacht, Svoboda. Ich kann Sie hier nicht allein lassen. Ich war gestern Abend auch allein. Aber nicht so, in der Finster. Ich bin das Skelett gewöhnt. Herr Winter, wenn Sie was brauchen... Ja, eine andere Vergangenheit. Ja, ich weiß nicht... Wenn Sie wollen, Herr Winter. Das hätte ich den Leuten sagen sollen. Die was zahlt haben, was geht es die Leute an? Oder habe ich nicht sagen wollen? Habe ich mich vielleicht geniert? Habe ich mich vielleicht geniert zu sagen, Sie müssen verstehen, meine Damen und Herren, aber ich habe eine jüdische Mutter. Ich geniere mich gar nicht. Und bin vielleicht noch stolz darauf? Goebbels, sag einem Mann oft genug, dass er ein Hund ist, dann bellt er. Der Winter spinnt, hat's geheißen. Von Menschau, Humor mit Herz, wir wollen lachen, bitte. Was geht uns die Mutter an? Vielleicht hätte ich sagen müssen, verzeihen Sie, meine Damen und Herren, aber ich kann nicht. Denn da unten sitzt einer, der ihm ähnlich schaut, obwohl es nicht ist, obwohl es nicht sein kann. Und es gibt Ähnlichkeiten. Ich bin einmal mir begegnet. Ecke Panikelgasse, Wiener Hauptstraße. Der ist auch ganz schön erschrocken. Ein Brot- und Semmelaustrager in einer Kradeljacke, wie wir sie damals. Nur, dass wir kein Brot. Glaubt denn das so oder wirklich? Die Leute hätten mir zugehört. Wozu ist ein Skelett im Kasten, dass es niemand sieht? Ich hätte es herauslassen sollen? Humor mit Herz, warum? Vielleicht, um sie zu erinnern. Vielleicht hätte ich sagen müssen, Sie sind im Recht, meine Herrschaften. Sie haben bezahlt. Sie wollen lachen. Sie wollen ihre Sorgen vergessen. Parkplatzsorgen, Geldsorgen. Aber ich habe auch Sorgen. Immer dieselben, seit damals. Was hätte ich damals machen sollen? Ich will die Antwort. Jetzt, in diesem Augenblick die Antwort. Seit 20 Jahren laufe ich hinter ihr her. Oder vor ihr davon. Was hätte ich damals machen sollen? Meine Mutter war Jüdin. Ja, und sie starb im Bett. Weil mein Vater, kein Jude, 1,80 groß war. Wäre nur 1,70. Meine Mutter war schön. Sehr schön. Ich schaue sie mir oft an. Da sitzt sie in weißer Spitze vor Pappendeckelbergen auf einer alten, vergilbten, echten Fotografie. Und sie war groß, sehr groß. So groß, dass ein Mann namens Kohn keine Chancen bei ihr hatte, trotz einer gut gehenden Spazierstockfabrik. Er ging ihr kaum bis zu den Schultern. Mein Vater war, wie gesagt, größer. Sie heiratete ihn, brachte mich auf die Welt, Winter, Karl Anton, männlich, besondere Kennzeichen, keine, an den Rand geschrieben. Später ganz rechts an den Rand geschrieben. Das hieß im damaligen geheimen Amtsdeutsch, Achtung, Mischling ersten Grades, und starb, wie gesagt, im Bett. Weil bei der Entjudung Wiens die Kohns als Erste dran kamen. Ich habe damals Theater gespielt, in diesem Mai 43. In Kommertau. Kommertau statt in Böhmen. Nein, CSR. Nein, Sudetengau. 34.000 Einwohner, am Fuß des Erzgebirgs gelegen, spätgotische Kirche, Theatersaal und Braunkohlenbergbau. Ja, die Gruben waren nah, sehr nah. Und besonders nah an einem Montag in diesem Mai. Im Zimmer des Intendanten. Der deutschen Kunst siegt alles! Siegt alles! Siegt alles! Herr Sawinter, das ist mir völlig unerklärlich, wieso die Reichstheaterkammer schreibt, Sie wären hier nicht mehr tragbar. Haben Sie denn irgendwann mal was gesagt? Nur meinen Text auf der Bühne. Was hast du schon davon, wenn ich dich liebe? Diese Frage wird man doch nicht auf Deutschland bezogen haben. Winter? Pardon. Aber ich bin froh, dass Sie wenigstens gut aufgelegt sind. Ja. Hey, dann, wenn ich Sie also richtig verstanden habe, wird meine Sondergenehmigung nicht mehr verlängert. Ja. Und was das bedeutet, wissen Sie? Dass ich Sie per 30. Juni dem Arbeitsamt melden muss. Bergbau. Ach, es gibt Ärgeres. Es gibt immer Ärgeres. Haben Sie als Bub gegessen, wenn Ihre Mutter zu Ihnen gesagt hat, denk an die hungernden Kinder? Oh, Winter, Sie werden mir fehlen. Herr Intendant, können Sie sich erinnern, da ist doch hier ganz in der Nähe, vor circa einem Jahr, ein Stollen eingestürzt. Ja, ich weiß. Erika II. Ja. Es gibt da noch andere Gruben. Nicht für Tschechen, Zigeuner, Halbjuden etc. Also Winter, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Wer wird denn alles so schwarz sehen? Unter Tag ist es nicht heller. Winter, glauben Sie mir, ich hätte Sie gerne behalten. Liebend gerne. Ich glaub's Ihnen, Herr Intendant. Jetzt werden Sie schon wieder bitter. Glauben Sie vielleicht, es ist mir völlig gleichgültig, wie man mit Ihnen da... Nein, nein, nein, nein, nein. Man kann doch nicht einen Menschen... Man kann. Und dann war ja auch alles gar nicht vorauszusehen, Winter. Wirklich. Ich sag ja nichts. Aber Sie denken sich allerhand. Glauben Sie vielleicht, das sieht man Ihnen nicht an? So ein guter Schauspieler sind Sie auch wieder nicht. Jetzt glauben Sie, ich bin ein Unmensch, oder nicht? Na, reden Sie schon. Sie sind kein Unmensch, Herr Intendant. Bei Gott nicht, Winter. Bei Gott nicht, das können Sie mir glauben. Und dann, wer sagt Ihnen denn, dass Sie bis zum 30. Juni nicht längst etwas anderes gefunden haben? Ich meine, ein anderes Engagement. Die Reichstheaterkammer schreibt nur, dass Sie hier nicht mehr tragbar sind. Sie wissen doch, sobald Sie von einem anderen Intendanten angefordert werden, wird Ihre Genehmigung automatisch verlängert. Ja, nur wer soll mit den Anfordern? Wo? Winter, Sie sind doch noch immer angefordert worden. Bis jetzt. Aber wenn man einmal in Berlin wie ich einen schwarzen Punkt hat. Ach, Winter, bei dem Männermangel. Und wie gesagt, Sie haben ja noch 6 Wochen Zeit, bis zum 30. Juni. Aber Winter, aufpassen, keinen Tag länger. Wenn Sie Ihre Anforderung nach dem 30. Juni bekommen, dann können Sie in den Ofen hauen. Wen das Arbeitsamt einmal hat, den behält es. Der deutschen Kunst siegt all! Ich konnte mir schon denken, warum ich in Kommodor nicht tragbar war. Ich war beliebt in Kommodor. Ich war vielleicht ein bisschen beliebter als ein paar andere Kollegen. Das klingt überheblich, aber es kommt nur darauf an, wer wen überragt. Der Königelberg, das Flachland und ich in Kommodor war halt der Königelberg. Leute mochten mich, klatschten und ein paar Kollegen, rassisch einwandfrei, standen in der Kulisse und zählten die Vorhänge. 2 Vorhänge, 3 Vorhänge, 4 Vorhänge. So geht das nicht weiter. Es ging nicht. Karl, wohin wirst du gehen? Ich fahre in die Grube. Mach keine dummen Witze mehr, ist nicht zum Lachen. Danke, Christine. Aber ich fahre wirklich in die Grube. Früher oder später. Bergbau? Mhm. Erika 2. Und eine Sondergenehmigung? Wird nicht mehr verlängert. Außer ich finde einen Narren, der mich anfordert. Denkst du an einen bestimmten? Nein. Einen Intendant, Karl. Ich wüsste einen Intendanten. Wen? Den Bamberg in Gleiwitz. Aber du glaubst, der fordert mich an? Warum nicht? Ich weiß, er braucht Männer. Ein funkelnagelneues Theater. Ich müsste ihm schreiben. Du würdest? Ja. Kennst du ihn gut? Nein, ich habe ihm vorgesprochen, vorigen Sommer, das Käthchen. Da hat ihn mittendrin in Berlin angerufen. Und er hat ihnen gesagt, sie sollen ihm um Gottes Willen nicht so viele Männer wegnehmen, sonst kann er gleich wieder zusperren. Ach so? Man müsste es probieren. Christine, du würdest ihm wirklich schreiben? Warum nicht? Christine, warum bist du... Hat er dich nicht genommen? Wer? Der Bamberger? Ja. Doch. Und warum bist du nicht nach Gleiwitz? Christine, warum nicht? Ach, weißt du, ich bin gern in Komotau. Ja. Was hat er dir denn angeboten? 800 Mark. Nein, ich meine, was für Rollen? Das Käthchen, die Jungfrau, die Luise. Schöne Rollen, nicht? Und wen spielst du hier? Die Neubrunn. 3 Auftritte. 4. Entschuldige, den anderen habe ich vergessen. Diese publikumswirksame Meldung. Der schwedische Herr. Christine, warum bist du nicht nach Gleiwitz? Warum nicht? Warst du schon einmal im Generalgouvernement? Nein. Als ich in Bambergers Büro kam, war nicht zusammengeräumt. Staubige Böden, Mist, die Aschenbecher voll. Ein Skandal. Bamberger sagte, Sie müssen entschuldigen, aber ich habe seit Tagen keine Bedienerin mehr. Die letzte, die ich hatte, die hat man heute aufgehängt. Sie hatte einer deutschen Frau die Tasche ins Gesicht geschlagen, sagte die deutsche Frau. Die Polin sagte, auch sie sei geschlagen worden, auch ins Gesicht. Und hätte, um sich zu schützen, den Arm gehoben. Und dabei hätte ihre Tasche die Schläfe der Frau gestreift. Zeugen waren keine vorhanden. Die deutsche Frau verspürte ein Ziehen in der Schläfe 2,5 Tage lang. Die Polin war 25. Deshalb habe ich dich gefragt, ob du nicht einen Intendanten irgendwo anders kennst. Du wirst mir fehlen, Christine. Du mir auch. Ich dir? Wem soll ich, wenn du einmal nicht mehr da bist, meine Raucherkarte geben? Am Ende fange ich selber noch an. Untersteh dich. Und wer wird mich nach der Vorstellung zu meiner Haustür bringen? Na, da kenne ich ein paar. Zu meiner Haustür, Karl Anton. Ja, Kavaliere sind heutzutage rar. Eben. Christine. Ich muss jetzt wieder hinunter. Ja, ich weiß. Der schwedische Herr. Viel Erfolg. Danke, Karl. Nein, ich danke dir. Wofür denn? Bist du ja noch nicht in Gleiwitz? Wann kommt die Antwort aus Gleiwitz? Wenn überhaupt eine kommt. Genehmigungspflichtige Kräfte waren nicht sehr gefragt. Papierkrieg, Schereien. Aber ich hoffte. Wer ist immun gegen Hoffnung? 4 Wochen blieben noch. 3, 2, 1. Die Tage rannten davon. 6, 5, 4. Und ich wartete, wartete, wartete. Vermutlich auf ein Wunder. Herr Hitler, Herr Winter, ein Brief ist für Sie gekommen. Aus Gleiwitz? Vom Arbeitsamt. Danke, Franzl. Herr Hitler. Der Führer braucht mich. Jeden braucht der Führer. Ja. Montag, früh, 6 Uhr, vom Adolf-Hitler-Platz. 6 Uhr vom Adolf-Hitler-Platz? Am Montag? Da geht doch nur einer. Der Grubenbus. Herr Winter, und in welche? Erika 2. Herr Winter, wichtig ist nicht, wo man hinkommt, nur dass man sich dort bewährt. Sieg Heil. Sieg Heil. Komm, setz den nieder. Ich fahre auch am Montag. Ja, wohin denn? Zur Waffen-SS. Ich habe mich gemeldet. Du hast dich... Wie alt bist du denn, Franzl? 17. Seit vorigen Dienstag. Und deutsche Männer ab 17? Ja, ich weiß. Deshalb ist deine Mutter in den letzten Tagen so oft verweint. Die Mutter versteht mich nicht. Die hat mich nie verstanden. Immer zu Hause bleiben, folgen. Was habe ich denn je dürfen? Laubsägen. Laubsägen, das war das Höchste. Aber pass auf mit der Säge, dass du dir ja nichts tust. Als ob man ein Kind wäre. Na, Franzl. Einmal hat sie mir sogar mein Dolch weggenommen, wie ich geschlafen habe. Mein HJ-Dolch. Einfach so aus dem Koppel gezogen. Wissen Sie, wo er dann war? Na? Im Mülleimer. Na, sowas, der HJ-Dolch im Mülleimer. Im Mülleimer. Mein Dolch. Blut und Ehre. Ja, ja. Franzl, warum hast du dich denn gemeldet? Der Führer braucht mich. Ja, und deine Mutter? Die braucht dich nicht. Die Mutter? Die Mutter lässt übrigens fragen, ob Sie die Nährmittelkarte noch eingelöst haben wollen. Nein. Kann sie behalten. Die Mutter kommt ganz gut zurecht. Ich meine ohne mich, Herr Winter. Außerdem nach dem Sieg... Wirst du dich um sie kümmern? Jawohl. Wenn du den Sieg erlebst. Wichtig ist nur, dass wir siegen. Warum? Warum? Ja. Wofür kämpfst du? Für Lebensraum. Für Vernichtung der Juden. Ja. Ich meine, das geht nicht gegen Sie. Außerdem, Sie sind ja keiner, kein Ganzer. Ich meine die anderen Juden, Herr Winter, die an allem schuld sind. Und dass die weg müssen, nicht wahr? Nicht wahr? Das sehen Sie doch ein. Na ja, wenn sie an allem schuld sind, dann ist es... Ich weiß, es passieren Sachen, die sollten nicht passieren. Aber, Herr Winter, Ehrenwort. Der Führer weiß nichts davon. Ja, ist ja gut, Franzl. Ist das schon fix mit deiner Meldung? Gott sei Dank ist das fix. Haben Sie Angst vorm Sterben? Ja. Ich nicht. Na ja, du bist noch jung. Ihr wisst nicht, was Leben ist. Wir fürchten nur Schmach. Was ist das? Flucht, Feigheit vor dem Feind. Und vor dem Freund? Vor dem Freund? Ja, vor deiner Mutter. Jetzt ist Krieg. Da hat ein Mann anderes zu tun, als an die Mutter zu denken. Franzl, es soll Augenblicke geben. Da denkt er nur noch an sie. Ja, wenn Soldaten sterben, da rufen sie nach ihrer Mutter angeblich. Davon habe ich gehört. Aber sterben ist kriegerslos. Einer für alle. Alle für einen. Der Intendant hatte recht. Es gab Ärgeres. Franzl, seine Mutter, Bambergers Bedienerin, überall. Ich wollte es besser haben. Ich war kein Held. Einmal in Kommodor bekam ich eine Vorladung auf die Gestapo-Zimmer 210a. Ich bin brav hingegangen. Ein großes, gelbes Gebäude, ein weißes Treppenhaus und an den weißen Wänden weiße Plakate mit schwarzen Lettern. Wurde zum Tod, Wehrkraftzersetzung, Begünstigung des Feindes, Urteil vollstreckt, Namen, Daten. Eine ganze einzige Plakatwand, wie eben ein Unternehmen seine Produkte ausstellt. Ich stieg von Stockwerk zu Stockwerk. 210a war ganz oben und hatte das Gefühl zu fallen, immer tiefer und tiefer an all den Namen vorbei. Hast du je den Feind begünstigt, du Hund? Dabei kämpft er doch für dich. Du bist ja zu feig, Ausland zu hören in der Nacht im Bett. Man pfeift dir, du kommst gekrochen. Sie sind nicht gekommen. Sie hat man geholt. Ein Mädchen war dabei. Ludmilla, 17, ein alter Mann, eine alte Frau. Menschen waren sie gewesen, ich wollte sein. Ich bin hinuntergegangen, man wollte eine Auskunft auf 210a von mir. die Augen zusammengekniffen, bis alles vor mir verschwamm, die Namen, die Daten, das Blut. Wie bin ich auf diese Geschichte gekommen? Ja, ich war kein Held. An diesem letzten Abend in Commodore, da hatte ich mich noch in der Nacht an einen Strohhalm geklammert. Was ist, wenn der Brief aus Gleiwitz auf der Post liegt und heute, weil Sonntag ist, nicht ausgetragen wurde? Und morgen ist es schon zu spät. Vielleicht hatte Frau Hönigschmidt Nachtdienst. Vielleicht hatte Frau Hönigschmidt Nachtdienst. Frau Hönigschmidt. Frau Hönigschmidt. Frau Hönigschmidt. Frau Hönigschmidt. Ja, ja, was ist denn, Herr Winter? Das ist eine Überraschung. Nein, Frau Hönigschmidt. Eigentlich, wissen Sie, Herr Winter, reiße ich mich nicht um den Nachtdienst. Aber wenn dann so ein netter Besuch. Ja. Sie wollen sicher ein Telegramm aufgeben. Nein, Frau Hönigschmidt, ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht einen Brief... Geben Sie ihn her, ich frankiere ihn. Nein, das ist ein Missverständnis. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht einen Brief für mich... Bitte? Einen Brief für mich bei der morgigen Post dabei ein haben. Ein Brief an Sie, der wäre mir aufgefallen. Ja. Wäre es wichtig gewesen? Nein. Vielleicht kommt morgen etwas. Ja, morgen ist schon zu spät. Bitte? Morgen bin ich schon weg. Ach so. Einen recht schönen Urlaub. Danke, Frau Hönigschmidt. Ich bleib heuer da. Die Pfarrerei bei der Hitze. Ja. Und so bequem wie zu Hause hat man's ja nirgends. Nirgends. Wohin fahren Sie? Ach, gar nicht weit weg von da. Wohin? Erika. Zwo. Erika? Am Ende zum Fräulein Braut? Ja. Raten, Frau Hönigschmidt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Kenne ich die junge Dame? Ja, ich glaube nicht. Sie ist bestimmt sehr lieb. Woher wollen Sie das wissen? Jeder kriegt, was er verdient. Aber, Frau Hönigschmidt. Herr Winter, Sie sind ein guter Mensch. Noch, noch, glauben Sie, das merkt man nicht? Immer wenn ich im Theater bin, reden Sie laut. Ich meine lauter. Aber. Ich weiß genau, was ich sage. Ich schreie immer so auf der Bühne. Bitte? Ich schreie immer so. Nein, nein, das tun Sie nicht. Einmal, da bin ich nämlich nicht auf meinem Stammplatz gesessen. Balkon, erste Reihe links. Rechts? Naja, links von uns aus. Wenn wir von der Bühne so schauen, ist links. Ja, ja, natürlich. Sehen Sie, Sie wissen genau, wo ich sitze. Also einmal, da bin ich nicht auf meinem Stammplatz gesessen, sondern Parkett, elfte Reihe. Sie haben mich nicht bemerkt und ich habe kein Wort verstanden. Das war die Akustik. Bitte? Sie haben recht, Frau Hönigschmidt. Freilich. Wenn das Theater nicht wäre, was hätte man sonst noch vom Leben? Ja. Noch immer keine Nachricht? Jetzt sind es fast 6 Wochen. Aber mein Gott, ich weiß ja, ich bin nicht die Einzige. Heute ist das eben nicht anders. Sie haben es auch nicht leicht. No. Ich weiß, ich weiß. Neulich, da war diese Frau da, die, wissen Sie, Herr Winter, die immer falsch frankiert und hat mir gesagt, Fräulein Hönigschmidt, was wollen Sie eigentlich? Er ist ja nur Ihr Neffe. Bei mir der Mann und der Sohn. Ja, er ist nur mein Neffe. Aber wenn man an ein Kind von klein auf, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie ich ohne ihn. Verstehen Sie, Herr Winter? Ich meine, ganz ohne ihn. Er war so brav, Herr Winter. Und so leicht geschreckt. Mein Gott. Einmal habe ich aus Spaß mit einem Sack geschossen. Mit einem Papiersack. Ja, das kenne ich, Frau Hönigschmidt. So, ja. So aufblasen und dann bumm. Ja, ja. Ich schieß gern Sack. Manchmal sogar auf der Post, wenn niemand dabei ist, natürlich. Ja. Aber Sie sagen das niemandem. Keine Menschen, Frau Hönigschmidt. Ja, und da habe ich geschossen und er ist so erschrocken. Herzklopfen hat er gehabt. Die Feldpost geht eben langsam. Aber solange nichts kommt, ich meine, nicht wahr, überhaupt nichts, solange ist doch nichts passiert. Nichts. Bitte? Nicht das Geringste. Eben, das sage ich mir auch. So, jetzt werde ich laufen. Vielen Dank und alles, alles Gute. Gleichfalls, Herr Winter. Alles, alles Gute. Ihnen und dem Fräulein Braut. Wem? Ja, bitte. Natürlich, ich werde es ausrichten. das Fräulein Braut auch beim Theater? Nein, die ist nicht beim Theater. Das ist recht, weil nämlich, ich meine nur, Sie sind doch nicht böse, Herr Winter, aber wenn das Fräulein Braut auch beim Theater wäre, dann wäre ich nicht gar so sicher, dass es für immer ist. Es ist für immer. Das freut mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es geht mir nichts an, aber Frau Schmidt, bei Ihnen tickt was drinnen. Ich kenne mich nicht aus auf der Post. Es tickt was. Bitte? Es tickt etwas. Ach so, der Telegraph. Herr Winter, ein Telegramm. Für mich? Ja, aus Gleiwitz. Erwarte Sie übermorgen zur Probe. Stopp. Erste Premiere. Bezauberndes Fräulein. Stopp. Intendanz. Oberschlesisches Schauspielhaus. Gleiwitz. Stopp. Das spielte ich noch sehr oft. In Gleiwitz, das bezaubernde Fräulein. Und fast jedes Mal in Anwesenheit des Gauleiters, Dr. Kranz. Denn seit ich dort in Gleiwitz Theater spielte, hatte mich wie eine Krankheit die Gunst dieses Gauleiters befallen. Fast jedes Mal kam er aus Katowice rüber und saß in seiner Loge und lachte. Der Bluthund, so hieß er. So nannte man ihn. Er lachte wohlerzogen, bei Stellen, bei denen andere brüllten. Ich studierte ihn genau von der Bühne. Und auch danach her, denn fast jedes Mal kam Werner, der blonde, lange Adjutant des Bluthundes, in meine Garderobe. Herr Gauleiter würde sich freuen, im Haus Oberschlesien, im Roten Salon, noch einen zu heben. Und ich kam zu keinem Ergebnis. Da saß er, der Bluthund, da saß ich. Zwischen uns eine Flasche. Und er redete, redete, redete. Prost, mein lieber Winter. Ich bin so frei, Herr Gauleiter. Prost. Ich bin so frei. Wissen Sie, Winter, ich trinke nicht gern allein. So ein bisschen Gesellschaft, wissen Sie, ich brauche das. Naja, wenn nicht. Von meinen Leuten hier ist Niveau nicht zu erwarten, als die jung waren gegen die Väter stempeln. Ja. Aber sonst sind sie große Klasse, in jeder Beziehung. Ja. Nur Kultur eben, nicht? Der Harpitz. Ja. Ja. Ja, nach dem Sieg wird sich das ja Gott sei Dank alles ändern. Höhere Bildung für alle. Alle Deutschen, versteht sich. Das versteht sich. Ja, bis dahin. Ne? Ja, ja, ja. Prost, mein Lieber. Aber, Prost. Ja, was gibt's denn schon in Gleiwitz außer dem Theater, Winter? Was? Was? Haus Oberschlesien, bitte, kenne ich auswendig. Vielleicht die drei Gleiwitzer Huren? Ja, kenne ich auch. Außerdem bin ich mit Familienvater, Winter. Einfach unethisch. Unethisch. Rauchen Sie? Wenn ich hab. Ah, hier haben Sie so viele Sorgen. Oh, ja, englische. Ja, ich komme mit meiner Raucherkarte ganz gut aus, wissen Sie. Sie haben Ideen. Tausend Dank, mein Lieber. Sie haben Feuer. Tausend Dank. Danke, mein lieber Winter. Oh, Winter, ich wollte Ihnen gerne was zeigen. Schauen Sie mal hier. Hier sehen Sie mal, das ist meine Frau. Stattlich. Tja, ja. Und hier die beiden Kinder. Inge und Hulda. Die sind lieb, die zwei Stäpseln. Die sind lieb. Wissen Sie, zuerst war ich so ein bisschen enttäuscht, dass es zwei Mädel waren. Aber jetzt, Ja. Ja, alle verlagert in der Ostmark. Dort gibt es noch ein paar stille Winkel. Prost, mein Lieber. Prost, mein lieber Winter. Zum Wohlherr. Winter, außerdem ganz unter uns gesagt, die drei Gleiwitzer Huren. Brah, zum Abgewöhnen müssen Sie. Prost. Gesundheit. Ja, da haben Sie recht. Die eine heißt Hildegard, die zweite heißt Marie und die dritte heißt, warten Sie mal, wie heißt denn bloß die dritte? Ja, ich kenne die Dame nicht so. Werner. Herr Gauleiter. Werner, wie heißt die dritte? Welche dritte, Herr Gauleiter? Die dritte Gleiwitzer Hure. Hildegard. Na, die haben wir schon. Marie. Nein, Mensch. Ludmilla. Richtig. Raus. Ludmilla, Winter. Ludmilla. Ah, Sie kennen sie? Sie kennen sie also nicht? Winterchen. Und sind trotzdem hold errötet, was? Hä? Wer ist Ludmilla? Ich weiß nicht, Herr Gott. Na, Winter, mir können Sie es doch sagen. Ich kannte einmal eine. Nicht wirklich. Ich habe nie mit ihr gesprochen. Ah. Platonisch, Winterchen. Platonisch. Oh, ihr Winterchen. Sie sind ein Schwärmer, was? Ja, ja, wie ich. Ach, Sie sind der Schwärmer, Herr Galotta? Ja, das glauben Sie mir anscheinend nicht, was? Soll ich mir was verraten, Winter? Ich wollte ursprünglich... Ja, was glauben Sie, was wollte ich werden? Ja, ich weiß nicht. Lyriker? Ja, wie die meisten Primaner. Haben Sie nie gedichtet? Nie. Ach was. Ich Sonette, 2 Dutzend an meine spätere Frau. Haben Sie sie noch? Wie? Die Sonette, meine ich. Na. Wertloses Zeug. No, wer weiß? Ich weiß, mein Lieber. Verlassen Sie sich drauf. Die deutsche Sprache verpflichtet. Kein Volk hat Dichter wie wir. Ich sage bloß Romantik des Knaben Wunderhorn, mein Lieber. Jawohl. Ich kann noch die Hälfte auswendig. Sagen Sie was auf, Herr Golle. Oh, Winter, das könnte Ihnen so passen, was? Glauben Sie, ich blamier mich vor einem Profi? Nee, mein Lieber, nee. Nee. Oh, apropos, ich gratuliere zum großen Erfolg. Erfolg? Ja, beim Lagergastspiel. Der Kommandant sagt, seine Leute waren begeistert, besonders von Ihnen. Ja, Sie haben gelacht. Naja, ist ja auch kein Wunder. Zu lachen gibt's eben oben nicht viel. Immer dieselbe Chose. Sagen Sie doch dem Intendanten, er soll nächstes Mal zu mir in mein Büro nach Katowice kommen. Ich will... Nein, lassen Sie mal, den lade ich mir selber vor. Ich will, dass diese Lagergastspiele eine ständige Einrichtung werden. Wirkt sich gut aus, verstehen Sie? Der Kommandant sagt, seit ihr oben wart, hört man in Auschwitz fast nur mehr Ach, Luise. Jawohl, mein Lieber. Prost. Obgleich man den Leuten natürlich im Grunde genommen ganz was anderes bieten sollte als seichte Unterhaltung aller bezauberndes Fräulein. Gerade Wachmannschaften sind Strapazen ausgesetzt, seelischen Belastungen, die nur durch klares Erkennen der wahren ethischen Werte wieder wettgemacht werden können. Der Dienst oben fordert den Burschen das Letzte ab. Ja, Burschen. Wir brauchen Betreuung, Auftrieb. Ja, Prost. Sagen Sie mal, Winter, was habt ihr eigentlich sonst noch auf dem Programm? Lisa, benimm dich. Nein. Der Lügner und die Nonne. Nein, Winter, keine Verkleidungsstücke. Überhaupt keine Stücke, in denen viel geküsst wird. Die Burschen haben es schwer genug. 3000 Mann, kein Mädel. Traurig ist das, aber immer wieder muss durchgegriffen werden. Erst neulich, 2 Tage nach eurem Gastspiel, musste der Kommandant 2 seiner fähigsten Leute aufknüpfen lassen. Bestes Blut. Ja, leider zu heiß. Ne? Manche der weiblichen Häftlinge sind nämlich gar nicht so übel am Anfang. Ja, Rassenschande. Muss ich beherrschen können. Prost. Wo ist der Kohle da? Winter? Ein Klassiker. Schiller. Schiller ist immer gut. Maja Stuart? Nein, Winter, ich sagte doch keine Weiber. Ein Männerstück. Wallenstein. Wallenstein? Warten Sie mal. Wallenstein. Es gibt kein größeres Unrecht als den Widerspruch oder so ähnlich, was? Winter, Wallenstein ist ausgezeichnet. Großartige Idee. Sie sind aber gut beschlagen, Herr Galotta. Na, hören Sie, ich hätte um ein Haar meine Dissertation über Schiller geschrieben. Und über wen haben Sie sie dann? 3-mal dürfen Sie raten. Ja, ich weiß nicht. Na, raten Sie doch. Hermann Hesse. Nein. Knut Hamsun. Nein. Gerhard Hauptmann. Heinrich Heine. Sie haben über Heine? 1921, altes Legendengut in Heines Buch der Lieder. Ich konnte ganze Balladen auswendig. Sie auch? Sie auch? Ja. Ah, was? Dann rezitieren Sie doch mal was. Ich soll Ihnen von Heine... Hören Sie mal zu, Winter. Bismarck hat gesagt, wo ich sitze, ist oben. Ich sage, was mir gefällt, ist arisch. Wer oder was, verstehen Sie? Außerdem ist keineswegs erwiesen, dass Heine Jude war. Nicht erwiesen? Mein lieber Winter, was er sagt, ist uninteressant. Haben Sie in Ihrem Leben noch nie was von Selbsterniedrigung gehört? Oh ja. Na also, dann fangen Sie an. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was kann. Wer hat das geschulte Gedächtnis, Sie oder ich? Ich wüsste eine... Romanze, aber... Kein Aber. Aber ich weiß nicht, ob ich sie noch ganz kann. Dann sagen Sie sie nur halb. Auf Ihre Verantwortung? Winter, was soll das? Ich meine, wenn Ihnen an dieser Romanze etwas nicht gefällt. Das lassen Sie meine Sorge sein, ja? Los. In dem abendlichen Garten wandelt des Alkalden Tochter. Soll ich nicht lieber ein Hotelpartier machen, Herr Kollater? Ich will die Romanze, Winter. Pauken- und Trompetenjubel klingt herüber aus dem Schlosse. Lästig werden mir die Tänze und die süßen Schmeichelworte und die Ritter, die so zierlich mich vergleichen mit der Sonne. Überlästig wird mir alles, seit ich sah beim Strahl des Mondes jenen Ritter, dessen Laute nächtens mich ans Fenster lockte. Also dachte Donna Clara, und sie schaute auf den Boden. Wie sie aufblickt, steht der schöne, unbekannte Ritter vor ihr. Weiter. Ich weiß nicht weiter. Nein. Hände drückend, Liebe flüsternd, wandeln sie umher im Mondschein. Abendwinde schmeicheln freundlich, märchenartig grüßen Rosen. Von den Mandelbäumen fallen tausend weiße Blütenflocken. Und nun sage mir, Geliebte, ist dein Herz mir ganz gewogen? Weiter, Winter. Ich. Weiter, habe ich gesagt. Ja, ich liebe dich, Geliebter. Bei dem Heiland sei es geschworen, den die gottverfluchten Juden boshaft, tückisch einst ermordet. Lass den Heiland und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. Aus der Ferne nicken traumhaft weiße Lilienlicht umflossen, tausend weiße Blütenflocken haben ihren Duft ergossen. Und nun sage mir, Geliebte, hast du auch nicht falsch geschworen? Weiter. Falsch ist nicht in mir, Geliebter. Wie in meiner Brust kein Tropfen Blut ist von dem Volk der Mohren und des schmutzigen Judenvolkes. Lass die Mohren und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend. Und in eine Myrtenlaube führt er die Alkaldentochter. Aber Pauken und Trompeten schallen plötzlich aus dem Schlosse. Und erwachend hat sich Clara aus des Ritters Arm erhoben. Horch, man ruft mich, mein Geliebter. Doch bevor wir scheiden, sollst du nennen deinen lieben Namen, den du mir so lang verborgen. Und der Ritter, freundlich lächelnd, küsst die Finger seiner Donna, küsst die Lippen, küsst die Stirn und er spricht zuletzt die Worte. Winter, jetzt sind sie dran. Ich, Signora, euer Geliebter, bin der Sohn des vielbelobten großen schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa. Werner! Herr Gauleiter? Champagner. Jawohl. Man soll sich nie zu viel vornehmen, mein lieber Winter. Und dann kam die totale Theatersperre. Und dann ging alles sehr rasch und doch nicht rasch genug. Denn eines Tages war ich in einem Lager in der Nähe von Katowice. Kein Lager wie das, in dem wir das bezaubernde Fräulein gespielt hatten. Kein Rauch, keine Schlote. Lager F, ein Arbeitslager für Menschen, die nirgendwo richtig einzuordnen waren. Wehrunwürdige, Staatenlose, Untermenschen. Der Hunger war nicht schlimm. Viel schlimmer war, was wird noch aus uns? Die Burschen waren nicht dafür zu warten. Sie gruben, sie gruben, sie gruben, wochenlang. Und eines Nachts war es soweit. Ausbruch, die ganze Baracke. Ich mit, war ja egal. Bleiben, fliehen, gleich krepieren, kam auf eins aus. Ich hielt mich an einen Burschen, Stefan. Der war so, wie ich gern gewesen wäre. Hast du Angst? Ja. Ich nicht. Worüber lachst du? Ich lach nicht. Ihr seid euch nur alle so ähnlich. Wir alle, wer wir alle? Alle. Ich habe den Freund gehabt, Franzl. Der hat auch nie Angst gehabt. Hat sich zur Waffen-SS gemeldet. Jetzt ist er tot. Schön von ihm. Ein Mörder weniger. Nein, der Franzl war kein Mörder. Der war nur ahnungslos. Wie du, Stefan. Wenn wir versuchen wollten, bei Bauern unterzukommen, das kann nicht mehr lang dauern. Die Russen stehen schon vor Krakau. Du willst das Ende versäumen? Ich will das Ende überleben. Ich will dabei sein, wenn wir sie hinstellen. Ich wollte überleben. Ich ging allein. Wie ich war, nach Katowice. Direkt in die Residenz des Gauleiters. Winter, wie sind Sie hier reingekommen? Herr Gauleiter, Werner... So, Werner! Herr Gauleiter? Seit wann geht man in mein Büro wie in ein Restaurant? Noch einmal, wer Unangemeldete. Raus! Wo kommen Sie her? F. Lager F, ich bin auf der Flucht. So. Werner! Herr Gauleiter? Nimm dieses Huhn weg. Es scheint an Altersschwäche gestorben zu sein. Es sei denn, Winter, Sie möchten. Bitte. Raus, Werner! Bitte, Winter. Bedienen Sie sich. Danke, Herr Gauleiter. Was wollen Sie von mir? Herr Gauleiter, ich habe kein Talent zum Flüchtling. Ich habe in der Schule Latein gelernt, aber was ich jetzt brauche, nach einem Kilometer tun mir die Beine weh. Helfen Sie mir, Herr Gauleiter. Oder lassen Sie mich gleich aufhängen. Werner! Herr Gauleiter? Wo sind die Formulare? In der linken unteren Lade. Raus! Für einen Komiker haben Sie Charakter, Winter. Ich bin Charakterspieler. Aber Sie haben feuchte Hände. Wetten? Ja, ich habe feuchte Hände. Jeder kriegt feuchte Hände. Der wievielte ist heute? Ich weiß nicht. Der 28. 28. Oktober. Winter, wo Sie jetzt schon einmal hier sind, könnten Sie mich eigentlich ein wenig aufheitern. Ne? Das war doch mal Ihr Beruf, oder nicht? Seit der Theatersperre habe ich nicht mehr gelacht. Wie war doch diese großartige Nummer da, dieses Ding da mit dem Hotelportier? Hm? Ich soll Ihnen jetzt hier den Hotelportier... Warum nicht? Haben Sie vielleicht keine Zeit, Winter? So viel Sie wollen, Herr Gauleiter. Na also. Und zwar von der Stelle, wo das Sanatorium anruft. Los. Hallo, hier Hotel Meraner Hofportier. Sanatorium Engel. In ein paar Stunden wird es soweit sein. Bitte, Herr Schwester, Frau Ober, passen Sie mir gut auf meine Frau. Sie ist so zart und ist das erste Mal. Und sagen Sie dem Herrn Doktor, wenn sie weint, dann soll er ihr einen neuen Hut versprechen. Da lacht sie dann gleich. Wieder. Bitte, Schwester, und ich hätte noch einen Wunsch. Ich möchte so gern. Mein erster Pup soll ein Kind sein. Mein erstes Kind soll ein Pup sein, wenn es noch zu machen ist. Ich darf mich auch revanchieren, wenn Sie mal. Und verständigen Sie. Und verständigen Sie mich bitte sofort, wenn es soweit ist. Danke, Schwester. Weiter, Winter. Hallo, Ferdinand. Hier spricht Julius. Ferdinand, ich kann heute leider nicht zum Kegeln kommen. In ein paar Stunden bin ich Mutter. Vater. Ferdinand, halt mir die Daumen, dass er ein Bub wird. Ich hätte so gerne einen Buben. Ludwig soll er heißen. Wieder Beethoven. Und komponieren soll er wieder Beethoven. Und wenn er noch rechtzeitig kommt, dann bring ihn mit zum Zeigen. Servus. Ferdinand. Weiter, Winter. Hallo, hier Hotel Meraner Hofportier. Sanatorium Engel. Ist er da? Er ist geschwind gegangen. Schwester, ist es ein Bube? Ist ein Bube. Danke, Schwester. Schwester, wie schaut er aus? Schaut er mir, Gott behüt, ähnlich? Also, ich kenne mich nicht. Ich bin so langer. Ah, er ist ein Kleiner, ne? Der wächst sicher. Nach außen. Und da habe ich schon keine Haare mehr. Sie sehen es nicht. Da habe ich keine... Ah, er hat schon welche. Ganze Schüppel. Lieb. Wie ein kleiner Pudel. Herzig. Schwester, bitte sagen Sie meiner lieben Frau, ich lasse mich sehr bei ihr bedanken. Und wie ich da fertig bin, komme ich sofort zu ihr und eine Empfehlung an meinen Pudel. Servus, Schwester. Weiter, Winter! Hallo, Fräulein Zierlich, hier spricht. Dobertier, bleibst da mit dem Pudel im Hotel. Ein Pudel ist auch ein Mensch. Und wenn Sie was für ihn brauchen, dann geht alles auf meine Rechnung. Servus, Zierlich. Gar nicht mehr. Was steht da? Fahrtausweis. Für? Karl Anton Winter. Wohin? Bitte? Wohin wollen Sie fahren? Ja, ich weiß nicht. Menschen, Sie sind ausgebrochen und wissen nicht, wohin? Fahren Sie nach Wien. Nach Wien, wenn Sie meinen? Das heißt, wenn ich meine. Sie sind aus Wien. Na ja, aber... Na also. Aber es... Ja, ich weiß. Vater gefallen, Mutter verstorben, Wohnung beschlagnahmt. Irgendwie werden Sie sich schon durchschlagen. Na, es ist... Menschenskind, was wollen Sie denn von mir? Vielleicht ein Empfehlungsschreiben an Baldo von Schirach? Sie fahren nach Wien. Schluss, basta. Danke. Winter, ich habe Ihnen damals gesagt, sollten Sie irgendetwas brauchen. So, nun rasieren Sie sich, nebenan ist das Badezimmer. Werner bringt Ihnen was zum Umziehen. Und noch eins, Winter. Sollten Sie irgendjemandem sagen, dass Sie den Ausweis von mir persönlich haben, lasse ich Sie hier zurückschaffen und Werner knüpft Sie auf. Eigenhändig. Er kann das. Auf Wiedersehen, Winter. Heil Hitler, Herr Gauleiter. Drei Tage später war ich in Wien. Dann kamen die Russen, das Ende, der Anfang. Ich durfte wieder Theater spielen, ohne Genehmigung. Ich hatte eine Wohnung, ein Bett, eine Daunendecke. Und unter die verkroch ich mich und schlief meine Angst aus. Die Ängste 7 vergangener Jahre, bis mir eines Nachts das Schlafen verging. Denn da las ich den Namen Dr. Kranz auf einer langen Liste flüchtiger Kriegsverbrecher. Jetzt läuft er, der Bluthund. Wohin wird er? Wenn er zu mir? Unsinn. Wie soll der dich finden? Du Idiot, geh durch Wien. Auf jedem 10. Theaterzettel steht dein Name. Und dass du in Wien bist, das weiß er besser als jeder andere. Auf Wiedersehen, hat er gesagt. Er soll kommen. Ich bin ihm nicht schuldig. Ich bin ihm nichts. Mein Leben. Ein Mörder, der einmal aus Laune ein Leben hat Leben sein lassen, ging ein Meer von Blut. Aber es war mein Leben. Er hätte es mir nehmen können. Er hat es mir nicht geschenkt. Lieber Gott, gib nicht zu, dass er zu mir kommt. Lieber Gott, gib nicht zu, dass er... Und eines Tages war er da. Sind Sie allein? Ja. Guten Abend, Winter. Heil Hitler. Der alte Komiker, was? Oh, kaltes Huhn. Darf man? Bedienen Sie sich. Schön weich, was? Weicher als ihr's damals. Was wollen Sie von mir, Herr? Gauleiter, hm? Gauleiter wollten Sie doch sagen, nicht wahr? Naja, mein Lieber, das ist die Macht der Gewohnheit. Ich ging heute früh am Büro, ich war natürlich dem Ex-Büro des Ex-Reichsstatthalters vorbei. Ein Negerstandposten. Und ich wunderte mich tatsächlich, dass er nicht salutierte. Prost. Das ist erstaunlich. Wie oft habe ich damals im Haus Oberschlesien davon geträumt, Ihnen das Glas ins... Ja, ich weiß. Ja, Sie wussten es. An einem Abend besonders. Ja. Und jetzt, wo ich es könnte, jetzt habe ich keine Lust mehr. Weil Sie kein Mann sind, Winter. Nie einer waren. Prost. Rache. Rache, mein Lieber, erfordert Mut. Sie sind sehr sicher. Und wenn Sie sich irren? Sie werden nicht anrufen, Winter. Nein, ich werde nicht anrufen. Nur, woher wissen Sie das? Weil ich Sie kenne. Wir haben miteinander gesoffen. Wenn das genügt, müsste ich Sie auch kennen. Sie hatten Angst. Und Angst trübt die Beobachtungsgabe. Haben Sie jetzt keine Angst? Bei Ihnen nicht. Nicht böse sein. Aber sonst, ja. Aber Sie haben sehr feuchte Hände. Meistens. Sind Sie jetzt versöhnt? Versöhnt? Sie kommen mir vor wie die Frau mit dem Regenschirm, wie Millionen Frauen mit Millionen Regenschirmen. Was? Die Frau mit dem Regenschirm geht über eine Brücke, sticht einem Menschen das Auge aus, sagt, oh, pardon, und geht weiter. Ihr Vergleich hinkt. Ja, er hinkt. Sie sagen nicht einmal pardon. Soll ich mich vielleicht stellen? Ich habe Kinder, Winter. Ich weiß, Inge und Hulda. Ja. Und eine blonde Frau in einem stillen Winkel der Ostmark. So still war der Winkel nun auch wieder nicht. Tieflieger, verstehen Sie? Ja, aber andere auch gestorben. Und werden aufstehen, glauben Sie, wenn ich mich zu Ihnen lege. Sie sind ein eiskalter Verbrecher. Ach, Winter, was ich getan habe. Ja, freilich, Sie hatten es nicht fertig gekriegt. Sie hatten ja nicht einmal den Mut, mir Ihre Meinung zu sagen. Abgesehen von dem Versuch im Garten des Alkalden, aber da waren Sie besoffen und schon zu Beginn entsetzt vor der eigenen Courage. Ich war kein Komiker, mein Lieber. Was ich getan habe, ob man es nur für gut hält. Gut. Oder für ein Verbrechen, ist eine Frage des Maßstabs, sonst nichts. Teufel haben lange Maßstäbe. Ach, seien Sie doch nicht kindisch, Winter. Was ich getan habe, dafür stehe ich ein. Also? Theoretisch, Winter. Ja, praktisch wäre es wohl kaum möglich, außer man könnte sie Millionen mal umbringen. Moment, Winter. Einen Moment, ja. Ziehen Sie erst einmal ab, was auf das Konto Krieg geht. Krieg. Je früher der andere hin ist, desto gescheiter für beide. Klingt nicht hübsch, ich weiß, aber es stimmt. Ich gebe einen Dreck im Krieg auf Rotes Kreuz, Völkerrecht, alle ähnlichen Scherze. Alles halbe Maßnahmen, Augenauswischerei, sonst nichts. Was hatte ich in Polen zu tun? Besetztes Gebiet zu halten, besetztes Gebiet hat zu kuschen. Das war so, das wird so sein, solange es Menschen gibt. Und dafür, dass es kuscht, dafür gibt es gewisse Mittel. Man darf da nicht wählerisch sein. Angenommen, man lässt gelten, was Sie über den Krieg gesagt haben, über den Anteil des Krieges an Ihrer Tätigkeit. Aber Sie haben gemordet. Sie haben Morde befohlen, die mit Krieg nicht das Geringste zu tun haben. Sie denken an die Lage? Da liegt ein Missverständnis vor. Na, ich habe eins gesehen. Und machen mir Vorwürfe? Ach, Luise. Sie waren in Auschwitz, Winter. Sie haben die Schlote gesehen. Und mit mir weitergesoffen. Sie haben dort Theater gespielt, Winter. Übrigens, das letzte Vergnügen der armen Kerls, der Besatzung. Hat man sie? Ach, was glauben Sie? Fast alle. Heldentod. Heldentod, Sie. Sie ist nach Helden gegeben. Immer und überall. Menschen, die sich für andere geopfert haben. Ich nicht. Ich war ein Schwein. Dazu brauche ich Sie nicht. Ein Schwein, das andere. Ach. Ich weiß es deshalb, weil es diese Menschen gegeben hat, gibt und immer geben wird. Zu unserer Rettung und zu unserer Schande. Und Sie haben die Stirn, diesen Abschaum, diese Mörder als Helden zu bezeichnen. Sieh doch mal einer an. Ja, aber richtig, Sie haben mich schon einmal überrascht. Damals in meinem Büro in Katowice. Ja, beim Katz- und Maus-Spielen. Ja. Als Sie dachten, ich würde winseln. Hätten Sie nicht am liebsten? Als Sie sagten, ich habe Charakter. So? Sie sagten, wenn ich nicht sehr irre, Sie seien Charakterspieler. Ich war damit beschäftigt, Charakter zu spielen. In Wirklichkeit war ich nie feiger als damals. Hat man Ihnen nicht angemerkt. Ich dachte, Sie kannten mich. An diesem 28. Oktober, da war ich auf Sterben vorbereitet. Das war kein Kunststück für uns einen damals. Sie schrieben und ich schaute Ihnen zu. Und ich dachte, mein Todesurteil, aber er wird sich wundern. Er kommt nämlich mit. Was? Sie wollten mich? Womit? Das Messer war nicht mal scharf genug zum Huhn schneiden und meine Hände, die sind für sowas nicht zu gebrauchen. Und dann kam Werner in ihr Büro und ich schaute auf seine Hände und sie dachte, ich fürchte mich vor diesen Händen. Nein, ich habe ihn um diese Hände beneidet. Ich habe diese Hände bewundert. Da bin ich also nur noch am Leben, weil Sie an jenem Abend kein passendes Werkzeug fanden, was? Nein, ich sagte Ihnen schon, ich war nie feiger als damals. Ach, Sie haben sich aber nicht getraut, Winter. Obgleich Sie überzeugt waren, dass ich Ihr Todesurteil schrieb. Ich war nicht überzeugt genug. Denn auf einmal, da kam eine Hoffnung über mich, eine ganz gemeine Hoffnung. Der Tod jeden Mut des kläglichen Restes meiner Ehre. Meiner Ehre. Ich habe die Schlote gesehen und mit ihnen gesoffen. Ihre Morde sind meine Morde. Sie haben mit mir gesoffen, Herr Winter, trotzdem Sie der Ansicht waren, dass im Lager Verbrechen geschehen, Sie Feigling, Sie. Ja, bitte. Ich war nicht dieser Ansicht. Eine Frage des Maßstabs. Sonst nichts. Dieses Hühnchen zum Beispiel. Oder besser gesagt, die Knochen dieses Hühnchens. Lasten die vielleicht auf Ihrer Seele? Ich weiß. Mann, ich versuche Ihnen klarzumachen, wieso ich schlafen kann, ohne Albträume zu haben. Wieso? Es waren keine Menschen. Es waren keine Menschen. Es waren Zwischenformen, Menschentiere. Tiere. Das ändert alles. Sie sind ein Monstrum aus einem Schauerroman, aus dem pseudo-utopischen Buch eines verrückten Verbrechers. Aber es gibt Sie. Ja, es gibt mich. Es gibt auch noch andere. Es wird uns auch wiedergeben. Nein. Das muss verhindert werden. Sagen Sie, Winter, irre ich mich oder habe ich Sie damals am Leben gelassen? Er blieb 3 Tage und 3 Nächte. Ich rief nicht an. Ich ging auf die Probe, kam nach Hause, er schlief. Ich rief nicht an. Ich ging in die Vorstellung, ich kam nach Hause, er schlief. Ich rief nicht an. Er verlangte Wäsche, Kleider, Schuhe, ich gab es ihm. Er verlangte Geld, ich gab es ihm. Und am 4. Tag war er weg. Ich habe ihn nie mehr wiedergesehen. Nicht in Wirklichkeit. Nur was ist wirklich? Dass ich allein zu Hause bin, ist wirklich. Dass ich ihn sehe, auch. Ihn höre, auch. Mit ihm lebe. Auch. Er ist das Skelett im Kasten. Er kommt heraus, wann er will. Und wenn er nicht kommt, dann kommen andere. Nicht kommen. Nicht kommen. Franzl. Ludmilla. Stefan. Nicht kommen. Ihr habt kein Recht. Alles recht. Nur ich kann nicht mehr. Verschwindet. Verschwindet, verschwindet, ihr sollt verschwinden! Aber Herr Winter, regen Sie sich doch nicht so auf, das ist doch nicht mehr zum Anhören. Haben Sie? Nicht die ganze Zeit. Mein Gott, man macht sich halt Sorgen. Also Sie haben zugehört? Ich sag doch nicht die ganze Zeit. Und so war da. Glauben Sie, die Leute gestern Abend hätten mir auch zugehört? Ja? Ich weiß nicht. Was sagen Sie? Ich? Ja, die Antwort. Was für eine Antwort? Swoboda, was hätte ich machen sollen? Da bleiben, das habe ich Ihnen doch schon gesagt, gleich wie Sie gekommen sind. Weitergehen mit der Nummer, weitergehen, und wenn der da unten dem Gauleiter 10-mal ähnlich geschaut hat. Nein, Swoboda. Sie wissen genau, was ich meine. Nicht gestern Abend. Was hätte ich damals machen sollen? Hätte ich anrufen sollen? Ja, wenn Sie es selber nicht wissen. Aber wenn Sie mich fragen, lassen Sie die alten Geschichten, gehen Sie zu Hause, ich sperre Ihnen auf. Kommen Sie, Herr Winter, hören Sie auf mit dem Spindisieren. Wissen Sie, Herr Winter, was ich mache, wenn mir alles zuwider ist? Ein Achtel Roten, Kateira muss Kateira sein, ein Schuss Rum, Zitronensaft, eine halbe Zitrone genügt, wenn Sie es haben, ein paar Gewürznöckerln, Zucker, 2 Löffeln, heiß machen, ziehen lassen und auf Anzug, Herr Winter. Ich garantiere Ihnen nachher, haben Sie keine Ahnung mehr, wegen was Sie Ihnen aufgeregt haben. Ja, ja. Achtel Rot, Kateira, es muss Kateira sein, ein Schuss Rum. Zitrone, eine halbe Zitrone genügt. Gewürznägeln. Wann Sie es haben? Nur, wenn ich es hab. 2 Löffel Zucker. Heiß machen, ziehen lassen und auf einen Zug. Das hilft gegen alles, Herr Winter. Gegen alles. Swoboda, was glauben Sie, welchen Rat hätten mir die Leute gestern Abend gegeben? Ich glaub den gleichen, Herr Winter. Eben. Leben Sie wohl, Swoboda.